herzlich willkommen zu einer weiteren Kapitelbesprechung hier auf One. Guck mal, geht schon los. Bing Stammtisch. Bei One's Stammtisch. Das neue Bing's Peace Kapitel. Ist zu warm. Ja, es ist eindeutig zu warm. Kapitel 869 trägt den Titel Im Belagerungszustand. Und mit dabei ist natürlich auch wieder Max. Hallo, Max. Hi. Und du bist der Kevin. Hi. Ja. Wir fangen direkt an, würde ich sagen. Und größte Neuerung, neue Cover Story. Ja. Bartolomeo. Wie vermutet wurde, oder? Also, haben wir auch schon letzte Woche gesagt, eigentlich sind wir jetzt schon mit Kevin Dish durch. Da gibt es jetzt irgendwie nichts, was gefühlt noch erzählt werden müsste. Wir haben ja kapiert, dass er beliebt ist. Die Frage ist, ob die es jetzt wirklich so durchziehen. Also von wegen, es gibt ja diese ausgeloste Reihenfolge von wegen Cavendish ist die 1, Bartolomeo die 3. Ich glaube, dieser Hyrodin ist, glaube ich, die 4 oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ob die das jetzt wirklich in der Reihenfolge auch durchziehen oder ob wir manche vielleicht überhaupt nicht zu sehen bekommen. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Ja, auf jeden Fall sehen wir Bartolomeos Schiff, wie es an irgendeinen Hafen sich nähert, anlegt und schon laut jubelt, um sich irgendwie anzukündigen und die Bewohner dieses Städtchens schon irgendwie bereitstehen mit Keulen und versuchen irgendwie Hilfe anzufordern mit den Teleschnecken und so weiter und so fort. Die scheinen nicht sehr begeistert zu sein, dass die Bartolomeo-Piraten da jetzt ankommen. Für mich ist das Kapitel der Fragen so ein bisschen. Meine Frage an dich. Vor, also Gegenwart oder Vergangenheit? Achso, du meinst, ob das da jetzt also, gerade passiert? Ja, ich weiß es nicht, weil eigentlich, ich meine, klar, die sind halt so ein bisschen verrückt, die machen halt ein bisschen durcheinander, ist ja bei dem Bartolomeo, bei seinem Charakter verständlich. Ich weiß nur nicht, wie mir die Idee gefallen soll, dass sie unter der Flagge von Ruffy irgendwie Dörfer zerstören oder so. Ja, die Frage ist ja nicht mal, ob sie das zerstören, sondern einfach da anlegen, um da irgendwie Party zu machen oder so. Ja, ist auch okay. Kann ja auch sein, die können da ja durch die Tavernen ziehen und trinken ohne Ende. Ja, okay. Es wäre lustig, wenn die... Ja, so Shanks-mäßig, oder? Ja, eben. Das glaube ich nämlich eher. Es wäre aber sehr lustig, wenn die da alles kaputt machen in der Schenke oder so und der Wirt den Strohhüten seine Rechnung zukommen lässt. Für Bartolomeo. Und Nami rastet dann aus. Richtig. Wäre irgendwie ganz lustig. Oh, der Strohhut zahlt das schon. Eine weitere Frage, die ich hätte. Zweite Person von links. Ein Vogelmensch? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Aber dann habe ich genauer hingeguckt. Nein, der hat nur so einen dreieckigen Kopf. Wie Don Jinjao irgendwie. Und was da so ein bisschen hervorragt, ist sein Bart. So sieht er. Zuerst habe ich auch gedacht, das ist irgendwie ein Tier, ein Vogelmensch oder sonst was. Aber dann sieht für mich eher halt wie ein Typ aus, wie so ein Don Jinjao Dreiecks Spitzkopf. Du nennst mich Spitzkopf! Genau, der Larry. Larry nennen wir ihn, okay? Okay, Larry. nee, aber ich hab Bock, keine Ahnung, wenn da jetzt wirklich die, also sie scheinen ja die Marine zu rufen, oder? Mit diesen weißen Teleschnecken. Ja, ich weiß jetzt nicht, wen sie da sonst rufen sollen. Den Sheriff, haben die einen Sheriff in der Stadt? Ja, kann sein. Also so ein bisschen Action vielleicht in der Cover-Story, vielleicht ein kleines... Obwohl die ja nur Party machen wollen, vielleicht ein kleiner Kampf gegen die Marine. Das wäre ganz cool. Ja. Und dann fangen wir auch schon an, nämlich mit dem großen Vater. Der deutlich größer ist als Big Mom. Auch auf jeden Fall. Also ich fand ihn letztes Mal ja schon cool vom Design her. Ich dachte so, ja, der ist halt so groß wie ein Riese, aber er scheint ja mindestens mal dreimal so groß wie ein Riese zu sein. Also ich habe auch nach dem letzten Kapitel... habe ich schon irgendwie so eine Größenvorstellung gehabt. Jetzt, ja, also größer als Big Mom auf jeden Fall, aber so groß, wie er jetzt dargestellt wird, auf jeden Fall nicht. Das ist schon beeindruckend. Mhm. Und auch die Kräfte oder die Feuerkraft, die da rauskommt. Auf jeden Fall, das darfst du nicht unterschätzen. Ne. Wenn sie schießen könnten, wäre auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Mhm. Wir bekommen dann am Einstieg noch zu sehen, wie sich die anderen der Bande noch aufraffen von Big Mom und so. Quasi am Ende sehen wir dann, wie alle stehen. Ja. Also am Ende haben wir quasi ein wirklich konfrontiertes, komplette Big Mom Crew gegen komplette Allianz. Wie heißt die Allianz eigentlich? Man weiß es nicht, oder? Fire Tank. Strohhut. Ja. Allianz? Ja, mit Jinbei. Ja, Jinbei ist ja jetzt schon Strohhut. Ja, stimmt. Und dann sehen wir nochmal Dufeld oder Düfeld. Ich hab seinen Namen schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, der sieht die Truhe von der Fischmenscheninsel. Und weil er ein gieriger alter Sack ist, will er da reingucken. Aber vorher sehen wir, wie alle in das Schloss rennen und Katakuri schafft, Brûlé von Gastino, der auf jeden Fall nicht Caesar-Clown ist, sich zu Nein, schnappen. nein, nein. Und wieder, ja, in frei zu lassen, man sagen. Allgemein könnte man sagen, so seit der Kampf mit Cracker vorbei ist, vielleicht das actionreichste Kapitel von Whole Ja, Cake doch. Island. Also so viel wie passiert, ist passieren auch Kämpfe. Da kommen wir gleich ja noch zu. Brûlé wird wieder zurückgeschnappt. Das heißt, von vielen der geplante Fluchtweg war ja im Schloss einfach einen Spiegel zu benutzen und dann zu verschwinden. Das wird auf jeden Fall nicht funktionieren. Und ja, also wir sehen jetzt dann wirklich unten schon das erste Mal, wie alle da stehen und sich zum Angriff bereit machen. Wir sehen, wie Katakuri es mit einigen von Capones Leuten aufnimmt und relativ kurzen Prozess mit denen macht. Und wir sehen, wie Smoothie Nami greift und vermutlich ausfringen will. Genau, und hier Daifuku, oder wie hieß er, mit seiner Daifuku, glaube ich. Daifuku, mit dessen Gin greift sich Carrot. Chopper wird von Ofen Ach, festgehalten. Ofen heißt er. Ich habe gerade überlegt, wie heißt der Ofen, Hitzetyp? genau. Ja, Hm? also die bleiben sozusagen zurück, werden gefangen genommen. Und ja, dann kommt da eigentlich eine ziemlich Badass-Szene, muss man sagen. Also ich fand die schon ziemlich Ja, erstmal cool. sehen wir nochmal den Badass Sanji oben auf dem Tisch stehen. Wie er seinem Vater deutet. Da. Los, macht. Was ich in dem nicht ganz verstehe, unten links sind auch so ein paar Söhne und Töchter noch von Big Mom, oder? So Ja. Nebencharaktere. Die eine rechts da, die hat irgendwie ein komisches Gesicht. So. Ja. Bisschen deformt irgendwie so. Und was wir ja beim letzten Mal schon gesehen haben, diese Kapseln scheinen wirklich Anzüge zu enthalten, die, wie hat der Perespero es gesagt, Gedächtnisrüstung oder so. Gedächtnisrüstung, ja, also memorized irgendwas, weiß nicht, Das Armor. so, das könnte dieses System von diesen Kapseln könnte so ein bisschen eine Hommage an Dragon Ball sein, oder? Ja, oder? Ich musste auch an die Kapseln denken. Also die Capsule Corporation ist natürlich bekannt und die haben ja auch diese Mini-Kapseln. Es ist so eine Mischung aus Dragon Ball-Anspielung, also aus Capsule Corporation und Power Ja, Rangers. wollte ich auch gerade sagen. Das ist Power Rangers all over again irgendwie so. Ja. Die haben auch die gleichen Farben. Die pinke ist halt das Mädchen. Und ja, und dann ziemlich geiles Bild, wie die da stehen. Oh ja, vor allem auch mit dieser geilen Schrift, so 3D, weiß nicht, Der war 80er top Jahre 6. Actionfilm, so. Das ist schon ganz geil. Alle haben auch Judge scheint sich wieder gefangen zu haben. Hat seinen Speer dabei. Ja. Ich verstehe eine Sache nicht ganz unten rechts auf dieser Seite, mit diesem coolen Breitbild, sag ich mal, ist einer von den Töchtern zu sehen, der irgendwie von den Söhnen zu sehen, von Big Mom, der irgendwie in Flammen aufgeht. Das scheint auch eine Teufelsfrucht zu sein, oder? Ja, ich kann das jetzt auch nicht erkennen. Er sagt, fress das und zeigt irgendwas auf die zu schießen, so. Ja, also irgendwie knickt sein Arm ab und da kommt Feuer raus oder Rauch. Kann ich Und auch nicht erkennen. es ist leider ein bisschen undeutlich. Also es Ist könnte ja ja. einer sein, dass es einer von den drei Armstamm ist. Das könnte erklären, warum der Arm so komisch absteht, aber warum der jetzt da so brennt, ist. Ja, weiß ich auch nicht. Also, dass der danach in dem Panel brennen würde, das kann man ja schon verstehen, weil die werden ja angegriffen. Wir sehen nämlich, wie ja, alle drei quasi angreifen. Also wir sehen Sparkling Red, Dengeki Blue, wofür auch immer das steht. Man weiß es nicht, oder? Was kann Blue eigentlich? Kann er Wasser? Ich habe keine Ahnung. Weil dann wäre er ja gegen Ofen eigentlich der perfekte Gegner. Hitze gegen Wasser. Wie der funktionieren. Reiju kennen wir natürlich schon, Poison Pink, die es dann erstmal mit einem Commander aufnimmt und wie wir Smoothie. genau, wie wir später, also ihr nicht nur einen Kick verpasst, sondern wie wir später sehen, beziehungsweise man sieht es auch schon leicht, dass so etwas da am Spritzen ist. Sie hat sie ja vergiftet am Arm. Ist schon sehr geil. Und mit Daifuku, beziehungsweise dem Djinn, macht Nummer 4 Windscreen auch kurzen Prozess. Ich kann mir leider immer noch nicht die Namen von den drei Nee, Jungs ich merken. auch nicht, überhaupt nicht. Also, ich glaube, Yonji, ich habe keine Ahnung, ich sag lieber nichts dazu, dass. Wollen wir die Tick, Trick und Track nennen? Ja, aber wen? Wen nennen wir wie? Also der rote ist Tick immer gewesen. Ja? Mein ja, der grüne war immer Trick und der blaue war, glaube ich, Track. Okay, aber lass sie doch einfach rot, blau und grün Ja, nennen. wir bleiben bei Rot, Blau und Grün, macht Spaß. Die sind sowieso. Ich bin kein Fan von denen. Ich finde Reiju cool und das reicht mir erstmal. Aber es ist auf jeden Fall cool, wie die zeigen, dass sie durchaus mit den Commander-Typen da, der jetzt kämpfen und die auch schon wahrscheinlich eine gute Chance gegen die haben. Ja, würde ich auch sagen. Smoothie würde ich natürlich erstmal rausnehmen. Ich glaube nicht, dass Reiju es mit Smoothie direkt aufnehmen kann. In einem dauerhaften Fight, würde ich mal schätzen. Aber dass die anderen es mit den normalen Söhnen, die nicht im Rang eines Suite Commanders sind, aufnehmen kann. Oder aufnehmen können, wie wir ja jetzt sehen, offensichtlich, ist schon ganz geil. Und was wir danach sehen, ist, dass Nami zu Boden fällt, also von Smoothie losgelassen wird. Sanji, ja, sie schnappt und daraufhin alle zum Schloss zurückkommen. Ich Auch die habe ein der. bisschen, ich bin das gar nicht mehr gewöhnt, dass so viel abgeht in dem Panel, dass man auf so viel Bewegung achten muss. Muss wieder reinkommen, glaube ich, so ein, zwei Wochen kampfmäßig, weil ich kann teilweise nicht interpretieren, wer jetzt gerade wen angreift oder wer da was ist, weil die viele von Big Moms Kindern ja auch noch gar nicht vorgestellt wurden. Ja, ich musste auch erstmal doppelt hingucken, um zu rallen, wen denn der Rote angreift. Sparking Red. Bis ich dann gemerkt habe, ach, ist ja Perus Ja, genau. Also die Nase war schon relativ ein deutliches Symbol, aber ich brauche wieder ein bisschen mehr Action, ich brauch wieder ein bisschen mehr Bewegung im Kapitel. Dann gehen wir nochmal kurz zurück auf Dufeld oder Düfeld, der die Tamate-Box Tamate öffnen. Bako oder so. Ja, Tamate Bar die Box Die öffnen Box. möchte. Und die irgendwie komischerweise erfasst der Schrei von Big Mom ihn jetzt erst und die Box fällt Ja, zu ist Boden. komisch, dass die Box halt genau in dem Moment wegfliegt, wenn er sich daran zu schaffen macht. So. Ja, ich mag Also, seinen Blick so ein bisschen. ja, der Blick ist richtig gut, ja. Die Frage ist, was passiert? Er hat dieses Band um die Box abgemacht. Da Ist ist zwar noch halt. ein Schloss an der Box, aber je nachdem, wie viel Sprengkraft die Bombe in der Box hat, vielleicht wird wirklich dadurch das Schloss irgendwie ins Wanken Ich habe gebracht. schon längst vergessen, dass da eine Bombe drin ist, du hast recht. Ja, wenn die da jetzt runterknallt und halt auf den Boden aufschlägt und irgendwas kaputt macht, gucken. Ja, vielleicht wird das Erdbeben bringen. Also, wie gesagt, wir wissen nicht, wie viel Sprengkraft das ist. Es soll sehr viel Sprengkraft sein. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass durchaus das Schloss irgendwie so beschädigen kann, dass vielleicht die ein, zwei Sekunden Bonuszeit gewährt werden, die sie brauchen. Was man natürlich bei der Box immer so das Gefühl hat, so dass Oda einem wieder so ein bisschen den Mittelfinger zeigt, im positiven Sinne. Alle so, ja, okay, die Box ist immer noch da, Big Mom, wenn sie sie öffnet, wird sie trotzdem, geht ihr quasi eine Bombe im Gesicht hoch und sie wird trotzdem geschwächt. Und Oda einfach, ja, nein, ist nicht so, sie fällt jetzt das Schloss runter. Ja, irgendeine Relevanz muss es auf jeden Fall noch haben. Die Funktionsweise, die wir beim letzten Mal schon so ein bisschen spekuliert hatten vom Schloss, scheint sich außerdem zu bestätigen. Also der Schaden, den das Schloss nimmt, scheint auch Badge wirklich zu nehmen. Ja, das ist aber, wie gesagt, haben wir ja irgendwie schon vermutet. Ist ja irgendwie Ja. logisch. So. Ja. Also es ist jetzt nicht, dass das eine äußere Hülle ist oder so, wie bei Cracker, der dann sich aus Crackern das gebaut hat, sondern das Schloss ist tatsächlich Badge. Also alles zu dem Genau. Schloss. Man sieht ja, wie er später am Ohr geschlagen wird, dann fängt sein Ohr an zu bluten. Seine Schulter fängt an zu bluten, als er angeschossen wird an der Schulter. Also es scheint wirklich eins zu eins sein Körper zu sein. Ja, und Katakuri hat alle Kanonen. verstopft. Deswegen halt die explodieren und er davon eine Verletzung davon trägt. Außerdem wird er von Perez Pero mit Candy am Boden festgeklebt. Das ist nämlich der Punkt, wieso ich nicht glaube, dass er von Sparkling Red getreten wurde. Also ich bin mir nicht sicher, die Nase ist es halt, aber Ja, die Zunge war halt auch so lang. ja. Aber er sieht ja jetzt so aus, als hätte er halt keinen Keine. Kratzer. So. Nee, eben. Und er ist, war direkt wieder da und ach, ich weiß nicht, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also es könnte alles sein. Es ist zu viel durcheinander einfach. Und wir sehen dann einen riesigen Shot, wie ja, das Schloss festgeklebt in der Mitte steht und sich Teile von Big Moms Crew um das Schloss versammeln. Ja, es belagern. Genau. Die Frage ist, wissen Sie, wie das funktioniert, das Schloss? Wahrscheinlich nicht, oder? Also Doch, die ich fordern sie glaube auf, irgendwie schon rauszukommen. so. Meinst du? Also, immerhin war Batch mit denen verbündet. Meinst du nicht, dass er denen irgendwie mal erzählt hat, was er so drauf hat? Oder dass die das nicht mal irgendwie gesehen hätten? Ja, kann Kann mir sein. schon Also. vorstellen, dass die wissen, was passiert. Und selbst wenn, hauen sie einfach drauf. Ja, stimmt. Spätestens wenn Big Mom jetzt in Action geht. Ich finde die Szene auch ganz schön, wo Smoothie ihren Arm ausfringt, Ja. um das Gift da rauszukriegen. Dann sehen wir wieder noch ein paar mehr Gesichter der Crew und ja, also man kann davon ausgehen, dass wahrscheinlich jetzt alle schadensfrei aus dem Schrei rausgekommen sind und sich jetzt um das Schloss versammeln. Ja. Oder die Burg. Ist es ein Schloss? Ist eher eine Burg, oder? Ja. Weiß gar nicht, wo der Unterschied zwischen einem Schloss und einer Burg ist. Die sind Synonym, oder? So wie Axt und Beil. Nee, ich glaube tatsächlich, dass Burgen militärisch sind und Schlösser sind einfach Sitze, also Achso, Amtssitze ja, dann, von. gut, dann ist es eine Burg. Ja. Also ich glaube, das ist der Unterschied, so spontan. Und zum Ende des Kapitels. Big Mom erwacht aus ihrem Anfallwahn und Und scheint wieder bei Sinnen zu sein und alle aufzufordern, aus der Burg rauszukommen. schlägt Batch doch schon beträchtlichen Teil seiner Big Father Burgmauern weg und deswegen hat Batch, wie du schon sagtest, am Ohr eine Verletzung davongetragen und ja, Big Mom will jetzt da, dass die da rauskommen und wenn nötig, holt sie dir alle einzeln raus. Ja. Wie geht es weiter? Ich bin ehrlich, ich habe Schwierig. keine Ahnung. Nee, ja, Also, ich auch nicht. wir hatten letztes Mal ja schon gesagt, das ist schwierig, aber ein Batch, der am Boden liegt, ich kann mir gut vorstellen, dass Ruffy rausspringt und sich vielleicht einen kurzen Schlagabtausch mit Big Mom liefern wird und die Box vielleicht, die auf dem Boden aufschlägt und Whole Cake Island zu einem Teil zerstört und das Schloss zum Kollabieren bringt, das ist alles möglich. Aber so ganz, was sonst passieren soll, bin ich mir da irgendwie Ja, nicht so ganz also sicher. was ja auch noch irgendwie, was ja möglich ist, ist, dass die Leute aus der Bibliothek oder was da auch immer in diesen Büchern halt eingesperrt war, was da jetzt wieder frei ist, dass Ist die halt die jetzt noch Frage, irgendwie dazustoßen oder so. Ob hier Mont Dior wirklich ohnmächtig war. Wir haben ihn vor ein paar Kapiteln ja mal umfallen sehen, aber jetzt steht er ja wieder da. Ja, mal gucken. Ja, also ist auf jeden Fall, wir hatten glaube ich schon die Vermutung, dass die Germa sich dann mit denen verbündet oder zumindest mit den Strohhüten dann gegen Big Moms Piratenbande kämpft. So sieht es jetzt zumindest aus. Aber wie das jetzt halt weitergeht, das kann ich auch nicht sagen. Ob die jetzt dann wirklich alle rausgehen und sich einen Kampf liefern oder irgendwer sagt, Moment, wir haben doch noch Plan X oder lass uns das doch so machen, bla bla. Also für mich Keine riecht Ahnung. das alles nach Fluchtplan, ehrlich gesagt. Ich glaube, dieses Kapitel sollte noch mal zeigen, nicht, dass die zwei davor das nicht schon gemacht haben, aber dass sie es in einem Kampf, vor allem wie es jetzt ist, also sie haben keinen Vorteil mehr in diesem Kampf, N null. Ich glaube, Oda will uns sagen, nein, Big Mom wird sich vielleicht, also ich kann mir gut vorstellen, Ruffy springt mit Gear 4 raus, clasht, also trifft ein paar Mal mit Big Mom zusammen, die prügeln sich da, vielleicht wird das Schloss irgendwie, werden die Kanonen repariert und die können sich noch kurz halten, aber insgesamt deutet es für mich darauf hin, so, wir bewegen uns langsam Richtung Schiff, wie auch immer. Sollte das, also ich gehe jetzt mal einfach davon aus, ich bin mir jetzt gerade dieser Theorie bewusst geworden, sollte das Schloss kollabieren. Wir wissen ja auch, was die Kreaturen aus den Büchern befreit, nämlich Feuer. Vielleicht löst die Box unten in der Bibliothek ein Feuer aus, und das ganze Schloss brennt. Das könnte halt alles passieren. Und ich meine, so, jetzt ist die Germa da, die komplette Strohbande, Capones Crew, Caesar. Also es Gastino, das ist nicht Caesar. ja, natürlich, Gastino. Es kann, also das ist schon eine Streitmacht. Die werden sich mit Sicherheit nicht kampflos ergeben müssen, aber gegen die gesammelten Mächte von Big Mom, nein. Ja, glaube ich auch. Also Nein, es ist nein. natürlich ist eine beeindruckende Kampfkraft, die du damit hast, aber ich kann es nicht, wenn du keinen einzigen Vorteil hast, sondern eher der Vorteil auf dem beim Gegenüber liegt. Und wenn der Gegenüber dann noch Big Mom und ihre Bande heißt, Ja. sieht schlecht aus. Ich habe es schon mal in dem, ach, welches Info hatten wir ja schon mal besprochen. Ich glaube, so langfristig gesehen wird auf jeden Fall der Elban-Arc der Arc werden, wo wir Big Mom stürzen. Kann ich mir auch gut vorstellen, ja. Also ich denke, Folgendes wird passieren, nicht im nächsten Kapitel, sondern sagen wir in den nächsten 10. Da wird noch Zerstörung passieren, da wird noch mehr. Obwohl das Chaos ist eigentlich vorbei, jetzt wo Big Mom wieder da ist. Naja, auf jeden Fall werden wir nach Wano segeln. Dort werden wir einen unerwartet kurzen Arc bekommen, so in Richtung Stärkeverhältnisse unter den Supernovae klären, vielleicht die finalen Allianzen, die sich dann formen. Dann wird, ich glaube, Big Mom wird ihren Zug machen und Elban angreifen, um das unter ihre Kontrolle zu bringen. Und in diesem Arc, in dem Zug, werden wir Big Mom besiegen. Also der Whole Cake Island Arc ist für mich jetzt eigentlich fast vorbei. Okay. Wir haben viel Ja. gesehen, wir haben viele Informationen, wir haben die Poneglyphen, das heißt, wir müssen nie wieder auf diese Insel zurück. Was man nicht unterschätzen sollte, weil, ja, es kann halt viel passieren. Und ich denke auch, dass das Zwei-Kapitel-Rückblick, ja, Rückblicke, das war ein eindeutiges Zeichen dafür, dass Big Mom und Elban doch ja, also untrennbar miteinander verknüpft sind. Und deswegen sehe ich jetzt hier nicht mehr viel, was handlungsmäßig passiert. Kleinere Kämpfe mit Sicherheit, die Flucht, vielleicht sogar mal eine kleine Seeschlacht, das wäre ganz cool. Stimmt, hatten wir noch gar nicht, ne? Wir haben in One Piece noch keine Seeschlacht. Also die einzige Seeschlacht, die wir gesehen haben, angeteased, war zwischen Gold Roger und Shiki. Ja, gut. Das war aber auch im Film, oder? Ja. Also, ist irgendwie seltsam, ne? Du hast ein Piraten-Anime und was ja auch irgendwie das Piraten-Genre irgendwie ausmacht, sind halt die Seeschlachten, wie uns jetzt auch die E3 bewiesen hat. Also, Piraten scheinen ja jetzt irgendwie die neuen Zombies zu sein und gefühlt jeder haut so ein Piratenschiff PvP-Ding raus. Ja. Aber sowas haben wir Oh, halt in nee. One Piece noch nie gesehen, so Es ist richtig. nicht der Film gewesen, es war dieses Kapitel 0. Weil das, was für den Film geschrieben habe, Ach aber so. Shiki ist ja ein Manga-Charakter Ah, auch. okay. Also es ist schon offiziell. Die Sache ist nur, ich hatte eigentlich gehofft, die erste Seeschlacht wirklich zu haben, wenn auch Franky dabei ist und der vielleicht noch von der Thousand Sunny so die, vielleicht die paar Ideen, die er von Pluton noch im Kopf hatte, so da eingebaut hat. Das fände ich ganz geil. Also die Gao-Kanone hat ja schon, die haben wir ja schon ein paar Mal im Einsatz gesehen. Die hat ja durchaus Sprengkraft im wahrsten Sinne des Wortes. Also da geht auf jeden Fall was Ja, mit. aber du kannst ja als Piratenschiff nicht nur eine Kanone haben, die vorne am Bug ist. Ja, aber wenn das eine fette Laserkanone ist, Ja, aber wenn der Feind halt neben dir ist, dann kannst du den auch nicht treffen. dann springt Ruffy ins Gear 4 und drückt eine King Kong Gun auf das Aber das gegnerische ist dann ja Schiff. schon wieder keine Seeschlacht mehr. Ich Dann kämpfst weiß, du ja nicht ja. mit deinem Schiff. Nee, ich hoffe aber, dass wir sowas nochmal sehen. Vielleicht gegen Big Mom, gegen diese Riesenschiffe wäre es ganz cool. Ja, die Frage ist, was macht man mit Capone und Judge? Dieser Arc, das ist halt schwierig. Ich glaube, ich kann mir keine Zukunft vorstellen, in der Judge noch Oberhaupt der Germa ist. Also, das geht nicht. Und Capone als dauerhaften Verbündeten, Glaube ich auch nicht. weiß ich nicht. Ich sehe da eher andere Leute. Ja. Aber gut, wir werden sehen. Ja, müssen wir Aber in sehen. 2 Wochen. Wichtig, nächste Woche ist Pause. Ja. Gemeinheit. Ja. Naja, vielleicht, weiß ich auch nicht. Wir haben ja mit Sicherheit irgendwas anderes, was wir da besprechen können, denke ich Auf mal. jeden Fall. Ich will aber trotzdem wissen, wie es weitergeht. Ja, natürlich. Und was wir auch, also vielleicht bekommen wir auch nochmal Wano und einen kurzen Blick. Ja, obwohl, das glaube ich Glaube ich nicht. nicht. Nee. Naja, aber die Cover Story wird weitergehen. Bartolomeo geht immer. Ja. Gut, dann wären wir am Ende angelangt. Das Kapitel war so Action cool, aber ich muss erstmal wieder reinkommen, glaube ich. War jetzt kein großes Highlight, muss man sagen, aber schon ganz gut. War schön, wieder ein bisschen Action zu sehen. Ja. Hab ich irgendwie vermisst, so die letzten Wochen. War Ja, eher so rar Monate. gesät. Monate schon fast, ja. Also Cracker ist schon ein bisschen her, letztes Jahr im November oder so, Ja, das Oktober. war bisher der größte Kampf, den wir gesehen haben. Ja. Na Gut. gut. Dann vielleicht noch ein paar Leute, die Power-Ups zeigen im Arc, das wäre auch okay, aber wir würden euch erstmal mit diesen Informationen von dieser Besprechung entlassen, hoffen, dass ihr ein bisschen Spaß hattet und auch beim nächsten Mal wieder, in 2 Wochen spätestens, wieder mal reinhört. Sollte natürlich auch in alle anderen Videos reinhören. Ja, Jetzt klar. übrigens auch, ich habe schon einige Male erwähnt, aber auch übrigens bei iTunes und in jeder gängigen Podcast-App. Also ihr seid nicht mehr auf YouTube angewiesen. Na Nee. gut, dann wünsche ich oder wünschen wir euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.